So God has desired for every one of his children to live a prosperous life. Gott will, dass seine Kinder ein erfolgreiches, wohlhabendes Leben haben. But God desires maturity from his children also. Gott wünscht sich von seinen Kindern auch Reife. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hallo! Daniel and Reinhard are back on the couch. Daniel und Reinhard sind zurück auf der Couch. Talking to you. Und sprechen zu dir. Here's what we're going to talk about today. Heute reden wir über Folgendes. God wants you to prosper. Gott will, dass es dir gut geht. But he also wants you to learn how to handle finances. Doch er will auch, dass du lernst, Finanzen zu verwalten. Do you know what is so important for us to learn? Weißt du, was für uns so wichtig zu lernen ist? And I've taught this very strictly to my teenage son. Ich habe dies meinem Teenager-Sohn sehr konsequent beigebracht. Freedom comes with responsibility. Freiheit kommt mit der Verantwortung. We want the financial freedom of prosperity. Wir wollen die finanzielle Freiheit des Wohlstandes. But we don't want the responsibility of it. Aber wir wollen nicht die Verantwortung dafür. If you always remember this, wenn du immer daran denkst, and this is going to really help you. Und das wird dir wirklich helfen, das hoffe ich. If you always remember that Jesus paid for you with his own blood. Wenn du immer daran denkst, dass Jesus für dich mit seinem Blut bezahlt hat, therefore you are not owner anymore of your life. Deshalb bist du nicht mehr Eigentümer deines Lebens. If you're not owner anymore of your life, wenn du nicht mehr Eigentümer deines Lebens bist, neither are you owner of your money. Bist du auch nicht der Besitzer deines Geldes. It's quite simple. Es ist ganz einfach. He paid for you. Er bezahlte für dich. Now, since he paid for you, da er für dich bezahlte, he purchased you for himself, kaufte er dich für sich selber, and he will share everything that he has with you. Und er wird alles, was ihm gehört, mit dir teilen. That's biblical truth. Das ist die biblische Wahrheit. Hebrews chapter 1 says that God made Jesus the heir of everything. Hebräer Kapitel 1 sagt, Gott hat Jesus zum Erben aller Dinge eingesetzt. And Romans 8 says that since we are children of God. Und Römer Kapitel 8 sagt, da wir Kinder Gottes sind, we are heirs of God and co-heirs of Jesus Christ. Sind wir Erben Gottes und Miterben von Jesus Christus. So look at this. Also schau. Jesus is the heir of everything. Jesus ist der Erbe aller Dinge. That includes prosperity. Dies beinhaltet Wohlstand. Since Jesus is the heir of everything and I'm a co-heir with him, I'm also the heir of everything. Da Jesus der Erbe aller Dinge ist, ich ein Miterbe mit ihm bin, bin ich auch Erbe aller Dinge. That's incredible. Das ist unglaublich. But what we need to understand that God desires for us to steward things well. Was wir verstehen müssen ist, dass Gott sich wünscht, dass wir Dinge gut verwalten. Think about this. Denk darüber nach. If I am a very, very, very wealthy man. Wenn ich ein sehr, sehr reicher Mann bin. And I have a son that's 13 years old. Und ich einen 13-jährigen Sohn habe. That 13-year-old son is the heir of everything I have. Ist dieser 13-jährige Sohn der Erbe von allem, was ich besitze? But everything I give to him comes with the responsibility to handle these things right. Alles, was ich ihm gebe, ist mit der Verantwortung verbunden, diese Dinge gut zu verwalten. He turns 18. Er ist über 18 Jahre alt and he is completely immature. Und völlig unreif. And he takes the Ferrari out of the garage and wrecks it. Er nimmt den Ferrari aus der Garage und fährt ihn zu Schrott. Do you think that the father wants him to just have Ferrari after Ferrari? Denkst du, dass der Vater will, dass er einen Ferrari nach dem anderen bekommt? Even though all the inheritance is his, he needs to learn to live responsibly with the inheritance. Auch wenn das gesamte Erbe ihm gehört, muss er lernen, verantwortungsvoll mit seinem Erbe zu leben. So God has desired for every one of his children to live a prosperous life. Gott will, dass seine Kinder ein wohlhabendes Leben haben. But God desires maturity from his children also. Aber Gott wünscht sich von seinen Kindern auch Reife. And here is the important question. Hier ist die wichtige Frage. And this is what many people miss. Und das ist, was viele Menschen durcheinander bringt. Why does God want us to live responsibly with finances? Warum will Gott, dass wir verantwortungsvol mit den Finanzen umgehen? Maybe you've never asked yourself the question. Vielleicht haben wir uns selber diese Frage nie gestellt. You know, the religious people, they make God such a bad guy. Die religiösen Leute machen Gott zu einem schlechten Gott. He doesn't want me to enjoy life. Er will nicht, dass ich das Leben genieße. Listen to me. Hör mir zu. I have set certain limits upon my life because it is my choice. Ich habe meinem Leben bestimmte Grenzen gesetzt, denn das ist meine Entscheidung. For instance, zum Beispiel, I enjoy good wine. Ich genieße guten Wein. I hate bad wine. Ich hasse schlechten Wein. I much rather drink water than bad wine. Lieber trinke ich Wasser als schlechten Wein. Because Jesus, the first miracle he did, he made really good wine. Denn das erste Wunder, das Jesus tat, war, er machte wirklich guten Wein. So I thought, if Jesus only makes good wine, why should I drink bad wine? Also dachte ich, wenn Jesus nur guten Wein macht, warum sollte ich schlechten Wein trinken? Right? It makes sense. Macht Sinn. So I enjoy good wine. Ich genieße guten Wein. Well, I don't drink a lot of wine. Ich trinke nicht viel Wein. You know, sometimes I drink maybe a bottle within a whole month. Manchmal trinke ich vielleicht eine Flasche innerhalb eines Monats. Sometimes I drink a bottle in a day. Manchmal trinke ich eine Flasche in einem Tag. Together with other people in my house. Zusammen mit anderen Personen in meinem Haus. So, you know, like I open the bottle and then we drink it in one evening. Ich öffne die Flasche und dann trinken wir sie an einem Abend. But so I enjoy good wine. Ich genieße guten Wein. But I've set myself a limit on how much money I will spend on a bottle of wine. Ich habe mir ein Limit gesetzt, wie viel Geld ich für eine Flasche Wein ausgeben will. I don't buy my wine in Brazil because it's just ridiculous. Ich kaufe keinen Wein in Brasilien, denn es ist einfach zu teuer. Because the wine that I bring for 100 Brazilian reais from another country, here I will pay 500, 600, 800. Den Wein, den ich aus einem anderen Land für 100 Reais kaufe, würde hier in Brasilien 700, 800, 900 Reais kosten. But even though the wines are very, very much cheaper in Europe or in America, where I bring them from. Auch wenn der Wein in Europa oder Amerika, woher ich ihn mitbringe, viel billiger ist. This is my personal choice. Ist dies meine persönliche Wahl? I've set a limit that I will never spend more than the maximum of $50 for a bottle of wine. Ich habe mir ein Limit gesetzt, dass ich nie mehr als $50 für eine Flasche Wein bezahlen will. That's about 250 reais. Das sind 250 Reais. No matter how much money I have, I don't want to spend more. Egal wie viel Geld ich habe, ich will dafür nicht mehr ausgeben. Now, you don't have to do that. Du musst das nicht machen. But what you do have to do is, you have to live responsible with the prosperity that God gives. Aber du musst mit deinem Reichtum, der Gott dir gibt, verantwortlich umgehen. So I've made a decision in my life. Ich habe in meinem Leben die Entscheidung getroffen, that I want to use the prosperity that God gives me wisely. Dass ich den Reichtum, der Gott mir gibt, weise verwalten will. I have a responsibility for the poor brothers and sisters. Ich habe eine Verantwortung gegenüber den armen Brüdern und Schwestern. If you don't do that, don't fulfill that responsibility. Wenn du dieser Verantwortung nicht nachkommst, you're not using the prosperity the way God wanted you to use. Nutzt du den Wohlstand nicht so, wie Gott es von dir erwartet. Look what the Bible says in the context of finance. Schau dir an, was die Bibel im Zusammenhang mit den Finanzen sagt. Don't stop to do good, especially for those in the household of faith. So lasst uns nicht aufhören, Gutes zu tun, besonders aber den Hausgenossen des Glaubens. So you tell me if this is the right way to handle money. Sag mir, ob das die richtige Art ist, mit Geld umzugehen. There is a brother and sister that I know that is part of my community. Da gibt es einen Bruder, eine Schwester, die ich kenne und Teil unserer Gemeinschaft sind. They struggle to pay the bills. Sie haben Schwierigkeiten, die Rechnungen zu bezahlen. And I live luxuriously. Und ich lebe im Luxus. See, I believe in that way my luxury would be my sin against my brother. Ich glaube, auf diese Weise wäre mein Luxus eine Sünde gegen meinen Bruder. Listen to me. Hör mir zu. I think if the whole world would be so prosperous that everybody would have a Ferrari, there's nothing wrong with all of us having Ferrari. Wenn die ganze Welt so wohlhabend wäre und jeder einen Ferrari hätte, es wäre nicht falsch, wenn wir alle einen Ferrari hätten. But how I understand it, aber wie ich es verstehe, how can I drive a Ferrari when my brother doesn't have enough money to pay his bill? Wie kann ich einen Ferrari fahren, wenn mein Bruder nicht genug Geld hat, um seine Rechnungen zu bezahlen? I can't ignore my brother who is in need. Ich kann meinen Bruder, der in Not ist, nicht ignorieren. So while God wants all of us to be prosperous and enjoy the goodness of God, während Gott will, dass wir alle wohlhabend sind und die Fülle, Güte Gottes genießen, we have to keep reminding ourselves we are steward of the finances. Müssen wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir Verwalter unserer Finanzen sind. And prosperity always comes with responsibility. Wohlstand ist immer mit Verantwortung verbunden. You know, once we understand that we can enjoy all the good things that God has for us, wenn wir verstehen, dass wir alle schönen Dinge, die Gott für uns hat, genießen können, We can learn to follow the leading of the Holy Spirit and don't live by rules and law. Wir lernen können, der Führung des Heiligen Geistes zu folgen und nicht mit Regeln und Gesetzen zu leben. And can take the advice of Jesus on how to handle money. Und wir den Rat von Jesus annehmen können, wie man mit Geld umgeht. So in the beginning I ask a question that I've never answered. Am Anfang stellte ich eine Frage, die ich nicht beantwortet habe. Have you ever asked yourself why God wants us to handle money responsibly? Hast du dich schon mal gefragt, warum Gott will, dass wir mit dem Geld verantwortlich umgehen? It doesn't have to do with money on your bank account, nor with money in your pocket, nor with the money that you spend. Es hat nichts mit dem Geld auf deinem Bankkonto zu tun, noch mit dem Geld in deiner Tasche, noch mit dem Geld, das du ausgibst. It has to do with your heart. Es hat mit deinem Herzen zu tun. Because money is the one thing that will always try to conquer your heart. Geld ist die eine Sache, die immer versuchen wird, dein Herz zu erobern. And where your heart is, there will your treasure be. Wo dein Herz ist, da wird dein Schatz sein. And Jesus wants to be on the throne of our heart. Jesus will auf dem Thron unseres Herzens sein. So the reason why he keeps telling us to keep things in perspective and handle money carefully. Der Grund, warum er uns immer wieder sagt, dass wir die Dinge im Auge behalten und sorgfältig mit Geld umgehen sollen. It's because he loves us so much. Ist, weil er uns so sehr liebt. And he knows if we lose our heart to the love of money, we've lost our passion for him. Und er weiß, wenn wir unser Herz zugunsten der Liebe zum Geld verlieren, wir unsere Leidenschaft für ihn verloren haben. And we've lost our passion for him. He knows our lives will not be satisfied. Wenn wir unsere Leidenschaft für ihn verloren haben, dann weiß er, dass unser Leben nicht erfüllt sein wird. So when he teaches us to be careful with money, it's all about how much he loves me. Wenn er uns lehrt, mit dem Geld vorsichtig umzugehen, geht es immer darum, wie sehr er mich liebt. May every Christian be prosperous. Möge jeder Christ wohlhabend sein. And handle money the way his heart is pleased. Und mit dem Geld so umgehen, dass es das Herz Jesu erfreut. I hope you enjoyed this. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Click the little like button if you did. Klicke auf Gefällt mir, falls es dir gefallen hat. Subscribe to YouTube channel. Abonniere den YouTube-Kanal. And share it with all of your friends. Und teile es mit all deinen Freunden. Thank you. Danke.